Abschnitt 4 aus David Copperfield, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 35. Kapitel Sorgen. Teil 1. Sobald ich meine Geistesgegenwart, die mich bei dem ersten überwältigenden Eindruck der eben gehörten Nachricht ganz und gar verlassen hatte, wiedergewinnen konnte, schlug ich Mr. Dick vor, mit mir zu dem Kleinkrämer zu gehen und das durch Mr. Peggottys Abreise erledigte Bett in Besitz zu nehmen. Der Laden des Kleinkrämers war auf dem Hungerford-Markt, und da damals der Hungerford-Markt ein ganz anderer Ort war als jetzt, so befand sich vor der Tür ein niedriger Säulengang von Holz, etwa wie vor dem Hause, wo der kleine Mann und die kleine Frau in den altmodischen Wettergläsern wohnten, an welchem Mr. Dick außerordentliches Gefallen fand. Ich glaube, der Ruhm, über diesem stolzen Bauwerk zu wohnen, hätte ihn für mancherlei Unannehmlichkeiten entschädigt. Aber da wirklich keine zu ertragen waren, mit Ausnahme der verschiedenartigen Gerüche, die ich schon erwähnte, und vielleicht des fast zu geringen Platzes, so war er von seiner neuen Wohnung ganz entzückt. Mrs. Scrub hatte ihm mit großer Entrüstung versichert, dass nicht Platz genug da sei, um eine Katze zu schaukeln. Aber Mr. Dick bemerkte gegen mich ganz richtig, wie er, die Beine übereinandergelegt, zu Füßen des Bettes sich niedersetzte. »Sie wissen, Trotwood, ich mache mir nichts aus dem Katzenschaukeln. Ich schaukle nie eine Katze. Was soll dies also mich kümmern?« Ich versuchte zu erfahren, ob Mr. Dick etwas von der plötzlichen großen Veränderung in den Umständen meiner Tante wusste. Wie ich hätte voraussehen können, wusste er nicht das Mindeste. Er konnte mir weiter nichts sagen, als dass meine Tante vorgestern zu ihm gesagt hatte, »Jetzt wollen wir einmal sehen, Dick, ob Sie wirklich und wahrhaftig der Philosoph sind, für den ich Sie halte.« Darauf hatte er erwidert, »Ja, er hoffe es.« Dann hatte meine Tante gesagt, »Dick, ich bin zugrunde gerichtet.« Dann hatte er gesagt, »Wirklich?« Dann hatte meine Tante ihn höchlich gelobt, worüber er sich sehr freute. Und dann waren sie zu mir gereist und hatten ein paar Flaschen Porter und Butterschnitte und Fleisch unterwegs genossen. Mr. Dick war so heiter und ruhig, wie er mir dies mit weit offenen Augen und einem verwunderten Lächeln erzählte, dass ich mich leider verleiten ließ, ihm zu erklären, dass zugrunde gerichtet Not und Mangel bedeute. Aber ich sah mich bald bestraft für diese Rücksichtslosigkeit, denn er wurde ganz blass und Tränen strömten seine Wangen herab, während er mir einen Blick so unsäglichen Kummers zuwarf, dass ein härteres Herz als das meinige hätte davon erweicht werden können. Ihn wieder aufzuheitern, kostete mir viel mehr Mühe, als ich vorhin gehabt hatte, um ihn zu bekümmern. Und ich sah bald, dass ich gleich hätte wissen können, dass er bloß so zuversichtlich gewesen war, weil er in die weiseste und wunderbarste aller Frauen und in die Hilfsquellen meines Geistes das unbedingteste Vertrauen setzte. Von letztern glaubte er, dass sie es mit allem außer dem Tode aufnehmen könnten. »Was ist da zu tun, Trotwood?« sagte Mr. Dick. »Wir haben die Denkschrift.« »Jawohl«, sagte ich, »aber vor der Hand können wir weiter nichts tun, Mr. Dick, als uns unseren Kummer nicht merken zu lassen und ein freundliches Gesicht zu machen.« Er stimmte dem auf das Angelegentlichste bei und bat mich, wenn ich ihn nur einen Zoll von dem rechten Wege abweichen sehen sollte, ihn durch eine jener überlegenen Methoden, die mir immer zu Gebote stünden, wieder zur Besinnung zu bringen. Aber leider muss ich sagen, dass der Eindruck, den meine unvorsichtige Mitteilung auf ihn gemacht hatte, zu stark für seine Bemühungen, ihn zu verbergen, war. Den ganzen Abend schweiften seine Blicke immer wieder zu meiner Tante hin, voll von einem Ausdruck der allertiefsten Besorgnis, als wenn sie vor seinen sichtlichen Augen abmagere. Er merkte es recht gut und tat sich Zwang an, aber dass er jetzt den Kopf ganz steif hielt, während seine Augen wie von Rädern getrieben rollten, machte die Sache nicht besser. Ich bemerkte, wie er während des Abendessens das Brot, das zufällig klein war, betrachtete, als ob es unser letztes Rettungsmittel vor dem Verhungern wäre, und als die Tante ihn zum Essen nötigte, ertappte ich ihn, wie er heimlich Stücke von seinem Brot und Käse in die Tasche steckte, wahrscheinlich um uns mit dem Aufgehobenen wieder lebendig zu machen, sobald wir dem Hungertode nahe wären. Dagegen war meine Tante sehr gefasst und darin uns allen ein Muster, mir wenigstens. Sie war sehr gnädig gegen Peggotty, außer wenn ich sie unversehens bei diesem Namen rief, und schien ganz zu Hause zu sein, obgleich ich recht wohl wusste, dass sie sich in London nicht recht heimisch fühlte. Sie sollte in meinem Bett schlafen, und ich wollte mich in das Wohnzimmer legen, um sie zu bewachen. Sie legte großes Gewicht darauf, dass sie dem Flusse nahe war im Falle eines Feuers, und ich glaube wirklich, sie fühlte sich dadurch einigermaßen beruhigt. »Lieber Trot«, sagte meine Tante, als ich Vorbereitungen machte, um ihren gewöhnlichen Schlaftrunk zu mischen, »nein.« »Nichts, Tante?« »Keinen Wein. Ale.« »Aber ich habe Wein hier, Tante, und du hast es dir immer aus Wein machen lassen.« »Hebe den für Krankheitsfälle auf«, sagte meine Tante. »Wir dürfen nicht verschwenderisch damit umgehen, Trot. Für mich ist Ale gut. Ein Viertel.« Ich dachte, Mr. Dick wollte zur Erde sinken. Aber meine Tante blieb auf ihrem Willen bestehen, und ich holte das Ale selbst. Da es schon spät wurde, benutzten Peggotty und Mr. Dick diese Gelegenheit, um zusammen nach Hause zu gehen. Ich schied an der Ecke der nächsten Straße von dem Armen, der seinen großen Drachen auf dem Rücken trug, ein wahres Denkmal menschlicher Trübsal. Als ich zurückkehrte, ging meine Tante im Zimmer auf und ab und zupfte die Spitzen ihrer Nachtmütze mit dem Finger zurecht. Ich wärmte das Ale und bereitete den Toast nach den gewöhnlichen unfehlbaren Prinzipien. Als der Schlaftrunk fertig für sie war, war sie fertig für ihn, hatte die Nachtmütze aufgesetzt und das untere Teil ihres Überkleides zurück auf die Knie gelegt. »Lieber Trot«, sagte meine Tante, nachdem sie einen Löffel voll genossen hatte, »das ist viel besser als Wein. Es ist lange nicht so biliös.« Ich muss ein zweifelndes Gesicht gemacht haben, denn sie fügte hinzu, »sei nur ruhig, Kind. Wenn uns nichts Schlimmeres passiert als Ale, so befinden wir uns gewiss wohl.« »Das würde ich auch denken, Tante«, sagte ich. »Nun, warum denkst du da nicht so?« sagte meine Tante. »Weil wir ganz verschieden voneinander sind«, erwiderte ich. »Dummes Zeug und Unsinn, Trot«, entgegnete meine Tante. Meine Tante genoss im stillen Vergnügen und verstellte sich dabei sehr wenig, wenn überhaupt. Sie trank das warme Ale mit einem Teelöffel und tunkte die Schnitte Toast hinein. »Trot«, sagte sie, »im Ganzen mache ich mir aus fremden Gesichtern nichts, aber ich möchte deine Barkes fast leiden können.« »Das zu hören ist mir lieber als 100 Pfund«, sagte ich. »Es ist doch eine seltsame Welt«, bemerkte meine Tante und rieb sich die Nase. »Wie dieses Weib jemals mit diesem Namen in die Welt gekommen ist, ist mir unerklärlich. Es wäre doch viel leichter, als eine Jackson oder etwas Ähnliches geboren zu werden, sollte man meinen.« »Vielleicht meint sie das auch. Es ist nicht ihr Fehler«, sagte ich. »Freilich wohl«, entgegnete meine Tante, »aber es ist doch schlimm. Wenigstens heißt sie jetzt Barkis. Das ist ein kleiner Trost. Barkis hat dich recht sehr lieb, Trot.« »Sie würde alles tun, um es zu beweisen«, sagte ich. »Alles, glaube ich«, entgegnete meine Tante. »Da hat das arme Mädchen mich gebeten und gefleht, etwas von ihrem Gelde anzunehmen, weil sie zu viel hat, die Närrin.« Dabei rannen meiner Tante die Freudentränen in das warme Ale. »Sie ist das lächerlichste Wesen, das jemals geboren wurde«, sagte meine Tante. »Vom ersten Augenblick an, wo ich sie bei meinem armen, guten Kinde deiner Mutter sah, wusste ich, dass sie die allerlächerlichste Person auf der Welt war. Aber die Barkis hat ihre guten Seiten.« Sie stellte sich, als ob sie lachte, und benutzte die Gelegenheit, um mit der Hand nach den Augen zu fahren. Alsdann begann sie wieder mit ihrem Toast und ihrer Rede zugleich. »Ach, du meine Güte«, seufzte meine Tante, »ich weiß alles, Trot. Während du mit Dick fort warst, habe ich mit Barkis ein langes Gespräch gehabt. Ich weiß alles. Ich weiß nicht, wo diese unglücklichen Mädchen eigentlich hinaus wollen. Es wundert mich nur, dass sie sich nicht den Kopf einrennen an Kaminsimsen«, sagte meine Tante, ein Gedanke, der ihr wahrscheinlich einfiel, weil sie meines betrachtete. »Arme Emily«, sagte ich. »Oh, sprich mir nicht von arm«, entgegnete meine Tante. »Sie hätte daran denken sollen, ehe sie so viel Unheil anrichtete. Gib mir einen Kuss, Trot. Ich bedauere dich, dass du so frühzeitig so traurige Erfahrungen machen musstest.« Als ich mich zu ihr hinbeugte, setzte sie ihr Glas auf mein Knie, um mich bei sich zu behalten, und sagte, »Oh, Trot, Trot, du bildest dir also ein, du wärst verliebt, also wirklich.« »Einbilden, Tante«, rief ich aus mit feuerrotem Gesicht, »ich bete sie mit ganzer Seele an.« »Dora, entgegnete meine Tante, »und du willst behaupten, das kleine Ding sei ganz reizend?« »Liebe Tante«, entgegnete ich, »niemand kann sich den geringsten Begriff von dem machen, was sie wirklich ist.« »Ach, und kein Gänschen«, sagte meine Tante. »Gänschen, Tante!« »Ich glaube wahrhaftig, es war mir nie eingefallen, mich zu fragen, ob sie das sei oder nicht. Der Gedanke verletzte mich natürlich, aber dennoch machte er durch seine Neuheit einigen Eindruck auf mich.« »Nicht leichtsinnig«, sagte meine Tante. »Leichtsinnig, Tante!« Ich konnte diese kühne Behauptung nur mit demselben Gefühl wiederholen, mit dem ich die vorhergegangene Frage wiederholt hatte. »Gut, gut«, sagte meine Tante, »ich frage nur, ich will sie nicht herabsetzen, das arme Pärchen. Und ihr glaubt also, ihr werdet füreinander geschaffen und wollt ein Leben miteinander führen wie zwei hübsche Zuckerpüppchen, nicht wahr, Trot?« Sie war bei dieser Äußerung so freundlich und fragte mit einer so sanften, halb scherzenden, halb bekümmerten Miene, dass ich mich ordentlich gerührt fühlte. »Ich weiß wohl, Tante, wir sind jung und unerfahren«, gab ich ihr zur Antwort, »und ich glaube wohl, wir sagen und denken vieles, was kindisch genug ist. Aber wir lieben uns wahrhaft, das weiß ich auch. Wenn ich denken könnte, dass Dora je einen anderen lieben oder aufhören könnte, mich zu lieben, oder dass ich eine andere liebte oder sie zu lieben aufhörte, so weiß ich nicht, was ich tun würde. Ich glaube, ich würde wahnsinnig.« »Ach, Trot«, sagte meine Tante und schüttelte mit ernstem Lächeln den Kopf. »Blind, blind, blind. Jemand, den ich kenne, Trot«, fuhr meine Tante nach einer Pause fort, »besitzt bei einem fügsamen Charakter eine Tiefe des Gemüts, die mich an das arme Kind erinnert. Nach Gemütstiefe muss sich dieser jemand umsehen, damit sie ihn aufrechterhalte und bessere, Trot. Wirkliche, echte Gemütstiefe. Wenn du nur Doras Gemüt kenntest, Tante«, sagte ich. »Oh, Trot«, wiederholte sie, »blind, blind.« Und ohne zu wissen, warum, fühlte ich ein dunkles Gefühl des Mangels an etwas, das mich wie eine Wolke überschattete. »Doch ich will nicht etwa zwei junge Geschöpfe auseinanderbringen oder unglücklich machen«, sagte meine Tante, »und obgleich es eine Knaben- und Mädchenliebe ist und aus Knaben- und Mädchenliebschaften sehr oft, ich sage nicht immer, nichts wird, so wollen wir doch ernsthaft davon sprechen und hoffen, dass sie seinerzeit einen glücklichen Ausgang nehmen wird. Wir haben Zeit genug vor uns zum Warten.« Das war für einen leidenschaftlich Liebenden nicht allzu tröstlich, aber es freute mich, dass ich meine Tante ins Vertrauen gezogen hatte und ich bedachte, dass sie müde war. So bedankte ich mich denn bei ihr innig für diesen Beweis ihrer Liebe und für alles andere Gute, was sie an mir getan, und nach einem zärtlichen Gute Nacht nahm sie ihre Nachtmütze in mein Schlafzimmer. Wie unglücklich ich mich fühlte, als ich mich hinlegte. Wie ich immer und immer wieder daran dachte, dass mich Mr. Spenlow als armer Mensch betrachten würde, dass ich nicht mehr derselbe war wie damals, wo ich mich mit Dora verlobte, dass ich als Ehrenmann verpflichtet war, Dora zu sagen, wie es sich mit mir verändert hatte und ihr Wort zurückzugeben, Dazu kamen noch Gedanken, wie ich während meiner Lehrzeit, wo ich nichts verdiente, leben wollte, wie ich etwas für meine Tante tun musste und doch nichts entdecken konnte, wie ich zuletzt so weit herunterkommen würde, dass ich kein Geld mehr in der Tasche hätte und einen schäbigen Rock tragen müsste und Dora keine kleinen Geschenke mehr bringen und keinen wackern Grauschimmel mehr reiten konnte. So sehr ich meine Selbstsucht in diesen Gedanken kannte und so sehr mich das Bewusstsein quälte, dass ich so sehr an mein eigenes Unglück dachte, liebte ich doch Dora so sehr, dass ich nicht anders konnte. Ich wusste, dass es Unrecht von mir war, nicht mehr an meine Tante und wenig an mich zu denken, aber für jetzt war Selbstsucht unzertrennlich von Dora und ich konnte auf keine anderen Gedanken kommen. Wie entsetzlich unglücklich ich mich in dieser Nacht fühlte. Im Schlafe träumte ich von Armut und allen möglichen Gestalten. Aber es war fast, als ob ich träumte, ohne vorerst in Schlaf zu versinken. Jetzt ging ich zerlumpt einher und verkaufte Dora Zündhölzchen, 6 Bündel für einen Penny. Jetzt saß ich in der Expedition im Schlafrock und Stiefeln und Mr. Spenlow machte mir Vorwürfe, dass ich in so ungenierter Kleidung vor den Klienten erscheine. Dann las ich gierig die Krumen auf, die der alte Tiffy von seinem täglichen Zwieback fallen ließ, den er stets mit dem Schlag 1 verzehrte. Dann wieder machte ich den hoffnungslosen Versuch, einen Heiratsschein für mich und Dora zu bekommen, aber hatte nichts dafür anzubieten als einen von Uriah Heeps Handschuhen, den das ganze Kollegium der Commons einstimmig zurückwies. Und immer meines eigenen Zimmers mehr oder weniger bewusst wälzte ich mich wie ein beschädigtes Schiff in einem Meere von Bettlaken. Auch meine Tante war unruhig, denn ich hörte sie mehrere Male im Zimmer auf- und abgehen. 2 oder 3 Mal kam sie in einen langen Flanellrock, in welchem sie 7 Fuß hoch aussah, gekleidet wie eine Spukgestalt in mein Zimmer und trat an mein Sofa. Das erste Mal sprang ich erschrocken auf und erfuhr von ihr, dass sie aus einem eigentümlichen hellen Scheine am Himmel schloss, die Westminster-Abtei stehe in Flammen. Und wissen wollte, ob bei verändertem Winde das Feuer wohl die Buckingham-Straße ergreifen könnte. Die beiden anderen Male blieb ich still liegen, aber da setzte sie sich auf einen Stuhl in meiner Nähe und sagte leise vor sich hin, »Das arme Kind!« Und dann fühlte ich mich 20-mal unglücklicher durch das Bewusstsein, wie uneigennützig sie und wie eigensüchtig ich an mich dachte. Ich konnte kaum glauben, dass eine Nacht, die mir so lang erschien, anderen Leuten kürzer vorkommen könnte. Dieser Gedanke brachte mich auf die Vision einer armen Gesellschaft, wo man sich die Zeit mit Tanz vertrieb, wie es auch da ein Traum wurde und ich die Musik unaufhörlich eine Melodie spielen hörte und Dora beständig einen Tanz tanzen sah, ohne dass sie mich im Mindesten beachtete. Der Mann, der die ganze Nacht hindurch die Harfe gespielt hatte, wollte sie vergeblich in eine gewöhnliche Nachtmütze einhüllen, als ich aufwachte. Oder ich sollte vielmehr sagen, als ich aufhörte zu versuchen einzuschlafen und endlich die Sonne durch die Fenster scheinen sah. Zu jenen Zeiten war am Ende einer der Nebenstraßen, die in den Strand ausmünden, ein kaltes Bad, wo ich oft hinzugehen pflegte. Ich zog mich so still als möglich an, überließ Peggotty die Sorge für meine Tante und stürzte mich in das Bad, um alsdann einen Spaziergang nach Hampstead zu machen. Ich hoffte, dass diese frische Kur mir den Kopf etwas aufhellen würde, und ich glaube auch, dass dies die Folge war, denn ich kam bald zu dem Entschluss, dass mein erster Schritt ein Versuch sein müsste, zu sehen, ob mein Lehrkontrakt aufgehoben und das Lehrgeld wieder zurückgezahlt werden könnte. Ich ließ mir in einer Wirtschaft auf der Heide Frühstück geben und ging auf den taubenetzten Wegen und umgeben von einem angenehmen Duft von Sommerblumen, die in den Garten wuchsen oder in die Stadt getragen wurden, nach der Expedition zurück, um hier den ersten Versuch zu machen, uns nach unseren veränderten Umständen einzurichten. Ich kam so früh, dass ich noch eine halbe Stunde vor dem Büro auf- und abgehen konnte, ehe der alte Tiffy, der immer der Erste war, mit dem Schlüssel kam. Dann setzte ich mich in meinen schattigen Winkel, betrachtete das Sonnenlicht an den Essen gegenüber und dachte an Dora, bis Mr. Spenlow frisch und schmuck wie immer hereintrat. »Wie geht's, Copperfield?« sagte er. »Ein schöner Morgen!« »Ein schöner Morgen, Sir«, sagte ich. »Könnte ich ein paar Worte mit Ihnen sprechen, ehe Sie ins Gericht gehen?« »Warum nicht?« sagte er. »Kommen Sie in mein Zimmer.« Ich folgte ihm in sein Zimmer, wo er seinen Talar anzog und sich in einem kleinen Spiegel auf der inneren Seite einer Schranktür besah. »Es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen«, sagte ich, »dass ich einigermaßen unangenehme Nachrichten von meiner Tante erhalten habe.« »Oh«, sagte er, »doch kein Schlaganfall, hoffe ich.« »Sie haben auf Ihre Gesundheit keinen Bezug, Sir«, erwiderte ich. »Sie hat große Verluste erlitten. Die Wahrheit ist, dass ihr sehr wenig übrig bleibt.« »Sie setzen mich in Erstaunen, Copperfield«, rief Mr. Spenlow. Ich schüttelte den Kopf. »Ihre Verhältnisse«, sagte ich, »sind so gänzlich verändert, dass ich Sie fragen möchte, ob es möglich wäre, natürlich mit Aufopferung eines Teils des Lehrgeldes«, das setzte ich aus freien Stücken hinzu, veranlasst durch den Ausdruck seines Gesichts, »meinen Lehrkontrakt rückgängig zu machen. Niemand kann sich denken, was mich dieser Vorschlag kostete. Es war so gut wie eine Bitte, aus Gnade zur Verbannung von Dora verurteilt zu werden.« »Ihren Lehrkontrakt rückgängig zu machen, Copperfield? Rückgängig machen?« Ich setzte ihm mit leidlicher Fassung auseinander, dass ich in der Tat nicht wüsste, wo ich meine Subsistenzmittel hernehmen sollte, wenn ich sie nicht selbst verdiente. Ich hegte keine Besorgnis wegen der Zukunft, sagte ich, und ich legte darauf großen Nachdruck, als ich andeuten wollte, dass ich seinerzeit immer noch zu einem Schwiegersohn passen würde, aber für jetzt sei ich auf meine eigenen Mittel angewiesen. »Es tut mir außerordentlich leid, das zu hören, Copperfield«, sagte Mr. Spenlow. »Es tut mir außerordentlich leid. Es ist nicht Sitte, aus einem solchen Grunde Lehrkontrakte rückgängig zu machen. Es ist kein geschäftsmäßiges Verfahren. Es ist kein empfehlenswerter Präzedenzfall. Durchaus nicht, aber doch.« »Sie sind sehr gütig, Sir«, murmelte ich in Voraussicht einer Konzession. »Oh, ich bitte Sie«, sagte Mr. Spenlow, »aber doch wollte ich sagen, wenn es mir vergönnt wäre, freie Hände zu haben, wenn ich nicht einen Associé hätte, Mr. Jenkins.« Meine Hoffnungen waren in einem Augenblick vernichtet, aber ich machte noch einen Versuch. »Meinen Sie wohl, Sir«, sagte ich, »wenn ich mit Mr. Jenkins spräche?« Mr. Spenlow schüttelte entmutigend den Kopf. »Gott verhüte, Copperfield«, antwortete er, »dass ich jemandem Unrecht tun sollte, am allerwenigsten aber Mr. Jenkins. Aber ich kenne meinen Associé, Copperfield. Mr. Jenkins ist nicht der Mann, der auf einen Vorschlag dieser eigentümlichen Art eingehen würde. Mr. Jenkins ist sehr schwer von dem gewohnten Wege abzubringen. Sie wissen, wie er ist.« Ich wusste gar nichts von ihm, außer dass er ursprünglich allein im Geschäft gewesen war und jetzt in einem sehr alt aussehenden Hause nicht weit von Montague Square wohnte, dass er sehr spät ins Geschäft kam und sehr frühzeitig wegging, dass ihn niemals jemand zu Rate zu ziehen schien und dass er eine Treppe höher, eine kleine finstere Stube für sich hatte, wo nie Geschäfte verrichtet wurden und wo auf dem Pulte eine alte Papiermappe lag, unbefleckt von Tinte und einem Gerüchte nach 20 Jahre alt. »Würden Sie etwas dagegen haben, wenn ich mit ihm davon spräche, Sir?« frug ich. »Durchaus nicht«, sagte Mr. Spenlow, »aber ich kenne Mr. Jenkins einigermaßen, Copperfield. Ich wollte, es wäre anders, denn ich würde mich glücklich schätzen, Ihren Wünschen zu entsprechen. Ich habe nicht das Mindeste dagegen, dass Sie mit Mr. Jenkins darüber sprechen, Copperfield, wenn Sie es der Mühe wert halten.« Entschlossen, diese Erlaubnis zu benutzen, die er mir mit einem warmen Händedruck gab, setzte ich mich wieder hin und dachte an Dora und sah dem Sonnenschein zu, wie er von den Essen herab auf die Mauer des gegenüberliegenden Hauses glitt, bis Mr. Jenkins kam. Dann verfügte ich mich in sein Zimmer und überraschte offenbar Mr. Jenkins höchlichst durch mein Erscheinen. »Nur herein, Mr. Copperfield«, sagte Mr. Jenkins, »nur herein.« Ich trat ein und setzte mich und brachte mein Anliegen Mr. Jenkins ziemlich in denselben Worten vor wie Mr. Spenlow. Mr. Jenkins war gar nicht der schreckliche Mensch, den man hätte erwarten sollen, sondern ein dicker Greis von 60 Jahren mit einem sanften Gesicht, der so viel Schnupftabak nahm, dass in den Commons eine Sage ging, er lebe hauptsächlich von diesem Reizmittel, da er für einen anderen Nahrungsstoff in seinem System wenig Platz habe. »Sie haben darüber wahrscheinlich schon mit Mr. Spenlow gesprochen«, sagte Mr. Jenkins, als er mich sehr unruhig zu Ende gehört hatte. Ich gab eine bejahende Antwort und sagte ihm, dass Mr. Spenlow seinen Namen genannt hätte. »Er sagte, ich würde Einwendungen erheben«, sagte Mr. Jenkins. Ich musste zugeben, dass Mr. Spenlow dies für wahrscheinlich gehalten hatte. »Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, Mr. Copperfield, dass ich Ihren Wunsch nicht erfüllen kann«, sagte Mr. Jenkins verlegen. »Ich muss Ihnen nur sagen, aber ich habe eine Bestellung auf der Bank und Sie werden gewiss die Güte haben, mich zu entschuldigen.« Damit stand er in großer Eile auf und wollte das Zimmer verlassen, als ich noch einmal äußerte, dass sich also leider wohl die Sache nicht arrangieren lasse. »Nein«, sagte Mr. Jenkins und blieb in der Tür stehen, um den Kopf zu schütteln. »Nein, ich erhebe Einwand dagegen«, sagte er sehr rasch und ging hinaus. »Sie müssen bedenken, Mr. Copperfield«, setzte er hinzu und sah wieder zur Tür herein, »wenn Mr. Spenlow Einwendungen erhebt.« »Persönlich macht er keine Einwendungen«, sagte ich. »Oh, persönlich«, wiederholte Mr. Jenkins ungeduldig, »ich versichere Ihnen, es sind Einwendungen da, Mr. Copperfield. Die Sache ist hoffnungslos. Was Sie wünschen, kann nicht geschehen. Ich habe wirklich eine Bestellung auf der Bank.« Damit riss er geradezu aus und zeigte sich, soviel ich weiß, vor 3 Tagen nicht wieder in den Commons. Da ich nichts unversucht lassen wollte, wartete ich, bis Mr. Spenlow wieder zurückkehrte und erzählte ihm, was geschehen war, wobei ich ihm zu verstehen gab, dass ich nicht ohne einige Hoffnung sei, er werde das steinerne Herz Jenkins erweichen können, wenn er es nur auf sich nehmen wollte. »Copperfield«, erwiderte Mr. Spenlow mit einem schlauen Lächeln, »Sie kennen meinen Associé Jenkins nicht so lange wie ich.« »Nichts kommt mir weniger in den Kopf, als Mr. Jenkins irgendwelche Unaufrichtigkeit zuzutrauen. Aber Mr. Jenkins hat eine eigentümliche Art, seine Einwendungen auszusprechen, durch welche sich oft Leute täuschen. Nein, Copperfield«, sagte er und schüttelte den Kopf, »Mr. Jenkins lässt sich nicht bewegen. Darauf können Sie sich verlassen.« Ich wusste gar nicht, wen von beiden, Mr. Spenlow oder Mr. Jenkins, ich für den einwändeerhebenden Associé halten sollte, aber ich sah klar genug, dass irgendwo im Geschäft Hartnäckigkeit war und von einer Rückzahlung der 1000 Pfund nicht die Rede sein konnte. In großer Niedergeschlagenheit, an die ich noch aber keineswegs mit Genugtuung zurückdenke, denn ich weiß jetzt noch, dass ich zu sehr an mich dachte, obgleich immer zugleich auch an Dora, verließ ich die Expedition und ging nach Hause. Ich versuchte, meinen Geist mit dem Schlimmsten vertraut zu machen und mir unsere zukünftigen Einrichtungen im schwärzesten Lichte vorzustellen, als ein Mietwagen mich einholte, bei mir hielt und mich dadurch veranlasste, aufzublicken. Eine schöne Hand reichte zum Fenster heraus und das Gesicht, das ich nie ohne eine Empfindung der Beruhigung und des Glücks gesehen, lächelte mich an. »Agnes«, rief ich freudig aus, »liebe Agnes, welch Vergnügen macht es mir, von allen Leuten in der Welt gerade dich zu sehen.« »Wirklich?«, sagte sie mit ihrer herzlichen Stimme. »Ich möchte so gern mit dir sprechen«, sagte ich. »Es wird mir das Herz so leicht, wenn ich dich nur ansehe. Wenn ich ein Wünschelrütchen gehabt hätte, gewiss hätte ich mir niemand anders herbeigewünscht als dich.« »Wie?«, entgegnete Agnes. »Nun, vielleicht zuerst Dora«, gab ich errötend zu. »Gewiss hoffe ich zuerst Dora«, sagte Agnes lachend. Aber dich zunächst, sagte ich. Wo willst du hin? Sie wollte in meine Wohnung, um meine Tante zu besuchen. Da das Wetter sehr schön war, verließ sie gern den Wagen, der wie ein Stall unter einem Mistbeet roch. Ich schickte den Kutscher fort und sie nahm meinen Arm und wir gingen zusammen weiter. Sie kam mir vor wie die verkörperte Hoffnung. Wie ganz anders fühlte ich nach einer kurzen Minute, da jetzt Agnes neben mir ging. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. Januar 2025.